Çetin Doğan hiçbir noch heute de bir daha mesela. Ja. Schönen guten Tag. Mein Name ist Çetin Doğan. Ich bin heute der diensthabende Arzt und würde jetzt gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie heißen Sie denn? Okay, mein Name ist Poppelbach. Ach, okay. Könnten Sie das langsam und deutlich buchstabieren? Ja, mein Vorname ist P O Doppel P L E. Ja. Und Nachname buchstabiert sich B-A-C-H. Ja, Herr Bach, wie alt sind Sie? 55 Jahre alt bin ich. Okay, wann genau sind Sie geboren? 8.4.1973. 1963, oder? 70, 70, ja, 73. da, danke. Herr Bach, wie groß sind Sie? 1,81 Meter. 1,81 Meter. Ja. Okay. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Ich denke 74. 74 Kilo. Okay. Was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Bach? Herr Doktor, seit heute Morgen habe ich Luftnot und einen starken Husten. Luftnot und starker Husten haben Sie. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Unter Luftnot leiden Sie jetzt oder? Nee, jetzt das ist ganz normal. Ich fühle Okay. mich jetzt momentan ist gut. Nicht seit, aber heute Morgen haben Ja, Sie darunter ja gelitten. von Okay. heute Morgen. Okay. Interessant. Ja. Ja, wir gehen Schritt für Schritt. Zuerst Luftnot möchte ich danach fragen. Herr Bach, sind Ihre Atemnot oder Luftnot plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, in der Nacht oder zum Beispiel heute Morgen kommt ganz plötzlich. Plötzlich. Ja. Okay. Und attackenweise. Es dauert Attackenartig circa meinen ja, Sie. 15 Minuten. Die Atemnot kommt in Anfällen. Wie Anfällen. gesagt, dauert circa 15 Minuten. Circa 15 Minuten Ja, ja, ja. dauernde Attacken. Okay. Wie oft haben Sie Attacken oder hatten Sie Attacken bis jetzt? Ja, ich weiß es nicht ganz genau, aber seit 3 Wochen habe ich ähnliche, aber leichte Symptome. Aber seit heute Morgen, ja, ein bisschen schlimmer geworden. Ja, es tut mir leid, dass sie das erleben musste. Aber seit 3 Wochen haben sie ähnliche Beschwerden, aber leichter. Ja, Okay. besonders morgen früh, oder? Morgens. Ja, oder in der Nacht beim Okay. Schlafen. Welche ist stärker, morgens früh oder in der Nacht? Egal, beides gleich, ja. Okay. Ja. In welcher Situation sind die Beschwerden aufgetreten? Sind diese Atemnot aufgetreten? Haben Sie bemerkt? Ja, ich weiß jetzt nicht, was genau, aber ja, es ist nicht belastungabhängig. Nicht Ganz, belastet. ja, ich bin in Auch Ruhe. in Ruhe. Ja, im Bett kommt mir eine Anfälle. Gleichzeitig muss ich auch Ja, ich weiß jetzt nicht, warum notieren. kommt es? Ja. Ja. Zum Beispiel gestern Abend habe ich ähnliche Symptome und heute Morgen, aber jetzt bin ich ganz gut. Okay. Ja, ich fühle Haben mich Sie ganz während der normal. Attacken, ja, haben Sie während der Attacken pfeifende Atemgeräusche bemerkt? Atem Bu da sind ihnen gegeben oder Brummen aufgefallen? Gebrauchsü. Ja, bisschen, ja. Ja, bisschen. Okay. Meinen Sie mit wissen? Ja. Ja, Okay, okay. ja. Okay. Teilweise. Ja, könnten Sie flach liegen oder brauchen Sie zum Schlafen mehrere Kissen? Ja. Besonders nach einer Attacke zum Beispiel. Ja, aktuell, ich brauche nie mehrere Kissen beim Schlafen. Ich bin ganz normal. Ich weiß jetzt nicht, warum kommt es diese Anfälle? Ja, wir Vor recherchieren. 3 Wochen habe ich gar nicht ähnliche Beschwerde. Okay, wir werden das entdecken. Bitte machen Sie sich keine Sorge. Sie sind in guten Händen und wir werden unser Bestes für Sie tun, Herr Bach. Herr Bach, ich komme zu Ihrem Husten. Sie haben aber schon gesagt, dass Sie Husten haben. Könnten Sie mir sagen, oder könnten Sie den Husten genau beschreiben? Zum Beispiel, ist er trocken oder haben Sie Auswurf? Ja, Herr Doktor, ganz, ganz starke Husten, aber ohne Auswurf, ohne Ohne Sputum. Auswurf. Ja, ganz, ganz trocken. Ja. Ich habe mir ein Kratzen im Hals oder in meine Lungen. Wie bitte kalt? Habe ich ein Kratzen in meinem Hals? Kratzen. Ja. Okay. Ja, Frau Bach, Entschuldigung, Herr Bach, haben Sie bestimmte Auslöser für Ihre Beschwerden bemerkt? Bestimmte Auslöser habe ich nicht bemerkt. Aktuell noch Okay. nicht. Aber keine Belastung abhängig. Aber ich habe das bemerkt. Frische Luft oder es geht mir jetzt sehr gut. Es kommt mir sehr, sehr gut. Und, oder tagsüber bei der Arbeit habe ich keine Probleme. Keine Probleme. Ja. Okay. Bei der Arbeit kein Problem. Okay. Nur zu Hause. Okay, das ist auch für mich sehr wichtige Information. Danke für das. Okay. Haben Sie Brustschmerzen, enge Gefühl oder Herzrasen? Während der Artikel habe ich, Ja, ja, habe ich. sowohl ja, entweder während der Attacke oder ohne Attacke. Jetzt, momentan, im Moment, ich bin ganz, ganz normal. Aber während der Attacke habe ich Herzrasen, ja, ein bisschen Müdigkeit und ja, nicht so stark, aber ja, Brustschmerzen noch habe ich. Brustschmerzen. Ja. Nicht Okay. so stark, nicht so schwer, aber ja, habe ich. Könnten Sie diese Schmerzen genau beschreiben? Stechend, drückend oder dumpf? Ja, ein bisschen dumpf, nicht drückend, aber ich fühle mich nicht Wie so gut, ja. Aber okay. Wie stark sind das oder wie ist eine stark starke waren Schmerzen, wie ein Gefühl. die eingegefühlt, Ja, meinen ja, Sie? ja. Okay. Enge Gefühle am besten, ja. Danke für diese Information. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, kalten Schweiß? Ja, genau so. Wegen der nächtlichen Attacken habe ich nur ein bisschen Schlafstörung, aber andere Nein, nein, Beschwerden. ich meine Fieber, Schüttelfrost, Nee, Nachtschweiß und habe ich kalten nicht. Schweiß. Habe ich nicht, nee. Okay, auch, aber Sie leiden unter Schlafstörungen wegen dieser Ja, Attacken. ich Okay. habe keine Luft bekommen. Okay. Und haben Sie Übelkeit oder müssen Sie sich übergeben? Nee, sowas habe ich nicht. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ja ganz gut. Und haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab oder zugenommen, Frau Ba Herr Bauch? So was habe ich nicht bemerkt. Okay. Gibt es noch etwas, das Sie hinzufügen möchten oder wollten? Ja, ich habe gesagt. Und Entschuldigung, ich habe auch noch ein paar Fragen. Entschuldigung, Herr Bach. Ja. Haben Sie Probleme beim Wasserlass? Nee, habe ich nicht bemerkt. Ja, ganz normal. Okay. Was ist mit dem Stuhlgang? Auch normal, ja. Normal. Okay. Entschuldigung. Okay. Herr Bach, gibt Gestern es in... schon war ich mit Gegenstärke Füßen. Ich nehme mir an Hüstensaft, ganz Hüstensaft. pflanzliche, angenommen, aber das kann nicht. Hüstensaft. Ja, das könnte Das kann. nicht sein. Könnten Sie die Name des Saftes nennen? Oder erinnern Sie sich daran? Ich denke Fenchelhonigschrub. Wie Ganz bitte? Fenchelhonig. Pflanzliche Pflanzlich. Hüstensaft, ja. Okay. Pflanzliche. Okay. Nur gestern oder heute auch Gestern. haben Sie angenommen. Okay. Gestern aber. Gestern, aber Das das hat hat nicht, ja, das hat Ihnen nicht nicht geholfen. geholfen, daher. Okay. Ja. Ja, Herr Bach, gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte? Ja, seit 3 Jahren habe ich ein Reizdarmsyndrom bei mir bekannt. Reizdarmsyndrom. Wenn ich Stress habe oder ja, dann kommt mir eine Magenschmerzen und manchmal Durchfall. Dusch, manchmal Ja, Dusch, okay, und mit Bauchschmerzen. Okay. aber außer ganz normal. Okay. Noch etwas? Und circa vor 10 Jahren Ja. ja, das war bei mir wurde ich habe Gelbsucht bekannt. Gelbsucht. Okay. Ja. Nach einer Reise oder Ja, wir haben mit alle Freunde, Freundinnen nach Brasilien verreist und dann haben dort wir haben Sie alle, bekommen. ja, da Okay. haben wir alle bekommen Okay. Gelbsucht. Jede circa 2 Personen. Danke für diese Information, Herr Bauch. Wurde sie schon einmal operiert? Operation, ja, Ja, welche Operationen hatten Sie? mit 7 wurde mir Mandeln entfernt Ja, noch etwas? und mit 20 bei mir eine Blinddarm Okay. entfernt. Waren die Operationen komplikationslos? Beide. Ja, ich denke, das war komplikationslos. Okay, das ist gut. Außer Hustensaft nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, ich nehme regelmäßig gegen mein Reizdarmsyndrom Kimea. Kijimia. Ja, Okay. Kimea. Bei Bedarf oder regelmäßig? Ich nehme regelmäßig, ja. Aber ich denke, Sie brauchen nicht Kijimei einzunehmen, wenn Sie Beschwerden, wenn Sie nicht keine Beschwerden haben. Sie können einfach bei Bedarf nutzen Ja, oder einnehmen Kijimei. aber die mehr wie ein Vitamin, ganz pflanzliche Produkt Als ist. Vorbeug, okay, Ja, das habe ist ich nicht verstanden. gefährlich. Ja. Okay, das habe ich verstanden. Ich habe das meinem Sie haben recht, Hausarzt ja, okay. gefragt und er Okay. sagte, kein Problem. Ja, noch etwas? Noch andere Medikamente habe ich nicht. Okay. Sind Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt, Herr Bach? Wir haben zum Beispiel, Aber soweit ich weiß, als Kindheit habe ich eine Katzenhaareallergie. Damals, mein Vater hat mir eine Katze gegeben und dann, ja, war mir ein bisschen schwierig, ja. Wie hat sich Ihre Allergie geäußert? Erinnern Sie sich daran? Ja, soweit ich weiß, dass ich reagiere sehr, sehr schlecht mit Atemnot. Ja. Kratzen, Tabakgefühl. Ja. Okay, Herr Bach, danke für die Informationen. Herr Bach, darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben? Ich habe nicht Raucher. Sehr gut. Ja. Ich bin nicht Raucher, ja. Sehr gut. Ich gratuliere Ihnen. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich ein oder zwei Gläser Wein am Wochenende. Okay. Also, Herr Bach, routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben. Warum fragen Sie danach? Ja, wie gesagt, ist es eine Routinefrage und auch wir sollten wissen, dass damit, manche Drogen können Nebenwirkungen oder Drogen können Nebenwirkungen oder mit anderen Medikamenten Wechselwirkungen haben. Deswegen habe ich danach gefragt. Ja, wie gesagt, ich bin nicht Raucher. Aber Nein. ich meine nicht Raucherin. Ja, Ich meine okay. Drogen. Niemals. Bitte? Ja, Okay. niemals. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja. Ja, gut. Treiben Sie Sport? Regelmäßig Sport? Nee, ich habe keine Zeit für den Okay. Sport. Ja, haben Sie Haustiere zu Hause oder bei der Arbeit? Ja. Was für einen Tier haben Sie? Ja, haben wir einen Hund, einen kleinen Hund. Okay. Danke für die Informationen. Jetzt würde ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrer Familie stellen. Ja. Sind Ihre Eltern gesund? Mein Vater letztes Jahr wegen einer Bronchialkarzinom verstorben hat. Es tut mir leid, das zu hören, Herr Bach. Bronchialkarzinom. Was ist mit Ihrer Mutter? Ihrer Mutter? Meine Mutter hat nur Asthma, aber ansonsten gesund, ja. Er nimmt ihre Medikamente regelmäßig und ja, Aufmerksamkeit. Okay, sie hat kein Problem. Ja, Das habe ich unter verstanden. Kontrolle, ja. Okay, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, aber er hat eine Nierenversorgung. Ja, er muss in der Woche mindestens dreimal zum Blutwäsche, für die Okay. Blutwäsche zum Krankenhaus gehen Okay. müssen. Es tut mir leid, das Ich zu weiß jetzt hören. nicht, was ist Blutwäsche? Warum Ja, müsste mein Blut. Bruder mindestens Ja. zweimal ins Ja. Krankenhaus gehen? Okay. Blutwäsche, auch Dialyse genannt, ist eine Ersatztherapie bei Nierenversagen. Wenn die Nieren nicht gut funktionieren, ist eine Alternative für uns als eine Therapie, Blutwäsche. Ja, höchstwahrscheinlich hat Ihr Bruder Nierenversagen, Herr Bach. Herr Bach, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, leider haben wir keine Kinder. Wir möchten eine Kinder bekommen, aber wir könnten bis jetzt nicht kriegen. Ja, wir planen eine. Mein Doktor hat gesagt, ein IVF. Ich weiß jetzt nicht, was genau. Ja, Ja, künstliche künstliche. Befruchtung. Ja. Okay. Und deswegen, ja, Ja, okay. Ich hoffe, die Sie können vor drei aber wieder. Wochen, ja, nehme ich für meine Frau einen Labrador, einen kleinen Hund für uns geschenkt. Wann haben Sie gekauft diesen oder den gekauft? Vor einem Monat oder Vor drei einem Wochen. Monat. Okay. Das ist. Ich hoffe, Herr Bauch, Sie können auch ein Baby haben. Ja, Manche wir. Leute versuchen diese Therapie viele Male und bekommen dann ein Kind. Ja. Ja, Was machen Sie ich beruflich, Herr Bauch? bin IT-Techniker. IT-Technik. Okay. Ja. Herr Bach, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich habe einen Verdacht auf Asthma, wie Ihre Mutter, und vielleicht aufgrund Ihres neuen Hunds. Aber das bleibt nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ja, zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, Ihnen anschließend etwas Blut abnehmen für das Labor. Danach werde ich einen Lungenfunktionstest und einen Prickhauttest durchführen. Dann werde ich einen Lungenröntgen veranlassen. Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Ja, okay, Herr Doktor, aber ich möchte nie Röntgen bekommen. Aber Ist Sie es bekommen, ja, bitte schön. gefährlich, ja? Das ist nicht so gefährlich, wie Sie denken oder wie Sie davor Angst haben, Herr Bauch. Es enthält so niedrige Strahlen und so Menge Strahlen kann nicht den Körper schäden. Nicht schädlich, ja? Ja, nicht schädlich. Okay. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich warte auf Herr Ihnen. Okay. Warten Sie auf mich und ich Kling, komme. kling. Hallo? Kling, Ja, Dr. Doğan am Apparat. Bitte. kling. Guten Tag, ich bin Frau Müller aus dem Labor. Frau Clemens, Thrombozytwerten 16.550. 16, wie wird 16.000? 16.550 pro Mikroliter. Könnten Sie bitte diese Werte Ihrer Oberärztin weiterleiten? Ja, okay, ich kann das machen, aber könnten Sie den Namen wiederholen? Die Name des Patienten Frau oder der Patientin? Clemens, okay. Clemens, Danke. mit C L E M E N Z. Okay, danke. Ich Kein mache Fall. das. Danke sehr. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Okay. Was ist Ihr Nachname? Çetin abi. Ya, Çetin Doğan. Çetin Doğan. Doğan. Okay. Herzlich willkommen, Herr Doğan. Ja, danke. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Seit Bravo, wann Türkei. sind Ja. Sie in Deutschland? Ich bin seit mehr als 2,5 Jahren in Deutschland. Okay, warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Ja, ich musste nach Deutschland gekommen, wegen, ja, ich konnte in der Türkei nicht meinen Beruf ausüben. Deswegen musste ich Türkei veranlassen und für mich die beste und Zukunft beste Alternativ, weil für mich Deutschland die beste Alternativ ist, bin ich hier. Okay. Darf ich fragen, warum konnten Sie Ihren Beruf in der Türkei ausüben? Ja, das eigentlich, ja, wegen politischen Gründen konnte ich nicht das schaffen. Ja, ich kenne diese Situation. Machen Sie Ja, sich keine danke. Sorge. Okay. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ich möchte ausführlich erzählen, aber vielleicht später. Ja, das In ist. einer Präsentation. Sie müssen nicht. Sie müssen nicht ausführlich Ja. erklären. Ja, wenn Sie nicht möchten. Okay. Was haben Sie bisher in Deutschland gemacht? Bisher habe ich intensiv Deutsch gelernt und parallel dazu bin ich beschäftigt, manche Ehrenamtlichen oder bin ich mit manchen Ehrenamtlichen Aufgaben beschäftigt. Welche Und hier ehrenamtliche Arbeit sind Sie beschäftigt? ja, das die es geht um die Integration Machen Sie sich keine Sorgen. Momentan versuchen wir ein bisschen spontan zu sprechen. spontan, okay. Ja. Okay. Ich bin ein Mitglied von einer Verein. Dieser Verein ist beschäftigt mit den Immigrationsproblemen mit Betroffenen, besonders natürlich für Flüchtlinge und mit die Kinder von Flüchtlingen und auch ich auch. Das ist bir şey yok herhalde, somutlaştırmam lazım. Çok şey Okay. yok. Okay. Was haben Sie heute für uns? Heute, ja, guten Tag, Frau Oberärztin. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe Okay. Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, Frau Clement hat einen Thrombozytenwert von 18.550 pro Mikroliter hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Thrombozytopenie. Ja. Und ich möchte, ja, weil Sie dafür zuständig und verantwortlich sind, möchte ich darüber Ihnen informieren. Okay. Wissen Sie, welche Ursache kann eine Thrombozytopenie verursachen? Ja, zu den häufigsten Ursachen gehören Leukämien oder aplastische Anämie oder Thrombozytopenie, Immunthrombozytopenie und auch heparininduzierte Thrombozytopenie oder Hyperspleniismus oder Splenismus. Diese können Thrombozytopenie häufig verursachen. Okay, welche Symptome erwarten Sie bei Thrombostopenie? Ja, natürlich, in diesem, bei dieser Wert ist sehr wichtig und gefährlich, lebensbedrohlich. Die Patienten mit diesem Wert haben einfach lebensbedrohliche spontanen Blutungen, weil dieser Wert unter 20.000 Mikroliter ist. Ja, unter 20.000 oder 15.000 Mikroliter kann eine spontane Blutung entstehen. Sie haben Ja. recht, aber ich habe gefragt, welche Symptome erwarten Sie bei Thrombostopenie, nicht Ah, okay. unter Ja. diesem Wert. Ja, unter dieser Wert, das ist schweren Form. Deswegen kann ich sagen, bei solchen schweren Formen können auch innere Blutungen, beispielsweise gastrointestinal Trakt oder im Gehirn auftreten, kann ich sagen. Ja, okay. Innere oder Ja, ich meine allgemein nicht unter diesem Wert, zum Beispiel Nasenblutung, Ah, einfach okay. Sanftweichblutung, Hämatom, PTG. Ja, ich möchte alle Symptome hören. Aber ja, das ist auch nicht falsch, Ja, natürlich. ich habe gedacht, dass dieser Wert, besonders diese schweren Werte. Ja, okay, wie können Sie Thrombostopenie behandeln? Ja, ich kann geben Thrombozytenkonzentrat bei starken Blutungen oder sehr niedrigen Thrombozytenwerten kann man oder muss man Thrombozytenkonzentrat werden. Aber Hauptsache ist, die Gründe zu behandeln. Zum Beispiel, es gibt viele Gründe, Leukämie oder Immunthrombozytopenie oder heparin-induzierte Thrombozytopenie. Zum Beispiel, wenn die Ursache dafür Heparin ist, muss man das Heparin sofort absetzen. Oder wenn die Ursache Immunthrombozytopenie ist, muss man mit Cortisolen oder mit Immunoglobulin behandeln. Oder Okay, das genau. Ja. Was haben Sie noch? Frau Oberärztin, ich habe, ja, wie gesagt, habe ich einen neuen Patienten aufgenommen und jetzt vorstelle ich diese Patientin. Gute Besserung. Ja, danke. Es geht um Poplar Bach. Er ist 55 Jahre alt. Geboren am 8.4.1973. Er ist 1,81 Meter und wiegt 74 Kilo. Er kam heute zu uns wegen heute Morgen aufgetretene Dyspnoe und trockenem Husten. Laut Angaben des Patienten sind die Symptome plötzlich und attackenartig aufgetreten und dauern jeweils 10 bis 15 Minuten. Er berichtet, dass die Symptome belastungsunabhängig sind und spontan wieder verschwinden. Die Symptome, ja, oder er gab keinen klaren Auslöser an. Allerdings hat er kurz vorbeugende Beschwerden vor 3 Wochen einen Hund für seine Frau gekauft. Bei der Allergienanamnese ergab sich eine Allergie gegen Tierhaare oder besonders Katzenhaare in der Kindheit. Die Symptome verschlimmern sich nachts und über morgens früh. Während sie sich bei der Arbeit oder an der frischen Luft bessern. Außerdem erwähnt er, dass er seit 3 Wochen ähnliche Beschwerden ha hatte. Vegetativ anamnestisch war alles unauffällig bis auf nächtliche Attacken. An Vorerkrankungen erwähnte er Bauchschmerzen und Diarrhoea bei Stressverdacht auf Reisedarmsyndrom. Sowie einen Zustand nach Hepatitis A. An Operationen sind eine Tonsillektomie und eine Appendektomie bekannt. Der Patient nimmt Kijimea regelmäßig ein. Er trinkt 1 bis 2 Gläser, Gläser Wein pro Woche. Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom beim Vater und Asthma bei der Mutter und auch einen Verdacht auf Nierenversagen beim Bruder. Er ist dialysepflichtig. Er ist verheiratet oder ja, sozial anamnestisch ist er verheiratet und IT-Techniker hat keine Kinder. Okay, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, nach anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf ein allergisches Asthma. Dafür sprechen paroxysmale Dyspne, trockener Husten, eine Allergie gegen Katzenhaare und das Auftreten der Beschwerden nach einen Hund bekommen. Ja, diese sprechen dafür. Differentialdiagnostisch kommen eine Pneumonie und Bronchialkarzinom in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Ich achte besonders bei der Auskultation auf pfeifende Atemgeräusche. Anschließend werde ich die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen. Es ist wichtig, ein EKG zu schreiben, um mögliche Herzrhythmusstörungen auszuschließen. Der Patient leidet auch, weil der Patient leidet auch unter Herzrasen. Herzrasen leidet, Entschuldigung. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyten, Nierenwerte, Leberwerte, Blutgasanalyse, Gesamtimmunoglobulin A kontrollieren lassen. Darüber hinaus ich Immunglobulin ein A oder Immunglobulin E? Immunoglobulin E, Entschuldigung, Immunoglobulin E natürlich. Darüber hinaus werde ich eine Spirometrie mit Reversibilität-Test, einen Pickout-Test und eine Röntgen-Thorax-Aufnahme durchführen. Zudem Werde ich ein, natürlich ein pulmonologisches Konsil anfordern. Ja, sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten ambulant behandeln. Zuerst ist es natürlich sehr wichtig, Allergenkarenz zu sorgen oder ja, Allergen. Und je nach Stufentherapie wer sollte oder sollte er zu Beginn niedrig dosierte inhalative Kortikosteroide. Ja. Ja, mein erster Therapievorschlag ist so. Als Bitte. Bedürfnisse Therapie empfehlen Sie eine kurswirksame Ja, natürlich, ja. Beta-Methika? Ja, natürlich. Das ist auch sehr wichtig. Kurzwirksame, nennen wir auch Englisch SABA, kurzwirksame Beta-2 Symptomatika, oder? Okay. Sie haben gesagt, je nach der Stufe. Was meinen Sie Stufe? Ja, die Haupttherapie beim Asthma, allergisches Asthma oder beim Asthma ist Stufentherapie. Je nach Schweregrad müssen die Ärzte die Therapie einstellen oder ja, einstellen. Wenn je nach die Schweregrad, damit meine ich die Symptome, die Beschwerde und die objektive oder Dokument nachgewiesene Befunde der Patientin mithilfe von Spirometrie oder andere Untersuchungsverfahren, auch Bildgebendesverfahren. Je nach dieser Befunde und Symptome können die Therapie, kann die Therapie von Ärzten einstellen. Ja, nennen wir diese wird von Arzt der Stufentherapie genannt. Okay. Ja. Wie oft haben Sie schon gefragt, wie oft hat der Patient Attacke tagsüber oder in der Nacht? Ja. Aber sie hat nicht erwähnt. Ja, er weiß nicht. Ja. Die Häufigkeit der Attacken sind sehr wichtig für die Stufentherapie. Die Häufigkeit, wie viele Attacke pro Woche ist wichtig für uns, für diese Therapie, um diese Therapie einzustellen, oder? Okay. Als operative Therapie würden Sie eine Spirometrie-Reversibilität-Test durchführen. Nicht Therapie als Maßnahmen oder Als Untersuchung. Ja, Operativ, als ja, operative ja. Diagnose, ja. Untersuchung, ja. Was ist Spirometrie mit Reversibilität-Test? Ja, Spirometrie, damit können wir die Lungen dynamische Funktionen beurteilen. Mit dieser Test, Lungenfunktion-Test oder Lungenfunktionüberprüfung können wir einfach sagen. Aber mit Reversibilität können wir das ist entscheidend für uns, die Reversibilität-Test beim Asthma, weil Asthma ist eine chronisch entzündliche Krankheiten. Gibt es zwei Kernpunkte in der Pathophysiologie. Ja, die Schleimhaut, die überempfindliche Schleimhaut der Atemwegen und wegen dieser Empfindlichkeit die Verengung Der Atomwagen. Ja, mit Reversibilität können wir verbreiten oder die Atomwagen kurzfristig Atomwagen können wir ja wir können mit Hilfe von Reversibilität die Atomwagen kurzfristig verbreiten. Das ist entscheidend oder das ist ausgeprägt in die Diagnose der As das des Asthma. Okay. Ja, Sie meinen, bei Asthma die Atemwege können erweitern. Welche Krankheit erweitern die Atemwege nicht? Zum Beispiel die COPD können weil es ja. Okay. Aber das. Sie haben sehr gute Kenntnisse. Aber Sie versuchen mit einfacher Sätze Ihre Ja, Kenntnisse immer zu zeigen. kompliziert mache ich, ja. Das ist das Problem. Aber mit komplizierten Sätzen konnten Sie auch gut erklären. Ja, machen Sie sich keine Sorge. Çetin abi bence gayet güzel yaptın anamnezi. Yani anamnez sırasında herhangi bir sıkıntı fark etmedim. Bence gayet iyiydi. Sadece hani Ağustos'u soruyorsun bu hastada ve başlangıçta Ağustos'u söylemiyor. Ben kendim şöyle yapmayı tercih ediyordum. Evet. Alerji kısmına gelince benim şey alerjim var diyor ya, katsın hara alerjim var. Ha, orada hemen şöyle yapıyordum. Aa, haben Sie in letzter Zeit, o da hatten Sie in letzter Zeit einen Kontakt mit einem Tier oder eine Katzen diye. Çünkü sonuçta bir astım öyküsü var. O da bana orada onu söyleyince hemen bunu soruyordum. Direkt böyle spesifik başlangıçta öyle bir soru olmasın diye. O da işte orada mesela söylüyordu. Ja, işte ich habe einen Labrador. Aa, seit wann haben Sie einen Labrador? İşte orada vaktini söylüyor. 3 ay. Aa, Sie haben auch seit 3 Wochen diese Beschwerden. Gab es einen Zusammenhang zwischen Ihrem Labrador und Ihren Beschwerden? Oder kann es einen Zusammenhang zwischen Ihrem Labrador und Ihren Beschwerden geben? Diyordum, bir ilişki olabilir mi? Diye hani orada bunun Auslöser olarak tanımladığımı hani püriferler falan filan anlasın diye hastaya da bir yol yapmak için açıkçası en sonunda alergi şes asma vegan İrem Hunt diye diyeceğim ya o kısımda onu hani yapmaya çalışıyordum belki orada sorulabilir hani siz sosyal anamnest işte haben Sie eine Tia diye sordunuz ya normalde sosyal anamnest işte böyle bir soru sormuyoruz yani Evet. hani onu Eşine şey aldığını söyledikten dayandırabilmek sonra. için nereden sordum bunu diye. Bir de Aufklärung yaparken hastaya işte şey dediniz, bir lungen fonksiyon test yapacağız. Sonra da prick haut test yapacağız dediniz. Yani prick haut testi o anlamaz. Bir Hasta anlamaz. alergi test Alerji. demek daha şey olabilir hani hasta için. Bunlardı. Onun dışında gayet iyiydi. Elinize emeğinize sağlık. Hocam gerçekten Çetin hocam gayet şey yaptı. Sümeyli hocam şeyi sormak istiyorum. Mesela diyelim bu vaka çıktı. Ya bunda işte tahmin ediyoruz alerjik astma. Yani bunun hakikaten alerji sorusunu sona kadar beklemeye gerek var mı? Bunu mesela direkt baseline simptomda ya da vegetatif anamnezde sorabilir miyiz? Çok sırıtır mı böyle bir soru? Yani şöyle aslında bence çok sırıtmaz. Hani sizler daha iyi bilirsiniz özellikle inlericiler ya da pulmonologlar. Yani sonuçta bir atak artike lufnottan trokanofüstünden bahsediyor. Yani bu başka hangi hastalıkta görünüyor? Alerjik bir şey de görünüyor değil mi? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Beschwerden deyip orada hani mesela tanımlanabilir gibi geliyor bana. Hani orada tanımlanır gibi derken mesela işte haben yani direkt tia hare gibi değil de işte daha çok alerjik astmaya sebep olan şeyler neler oluyor? Ne bileyim işte hot stop olabilir, işte tia hare olabilir, bir değişiklik ne bileyim kıyafetlerde bir değişiklik ya da kullanılan deterjanlarda bir değişiklik falan filan, bunlarla ilgili bir şey olabilir gibi geliyor. Ama danişte hep şey diyorlardı, yani böyle hani çok spesifik sorular sormak, zaten bizim vakamız az, hemen vaka tanındı, bu zaten bunu ezbere biliyor gibi falan filan bir anlam çıkartabiliyorlar. O yüzden hani direkt böyle çok spesifik bir şey orada sormayın gibi deniliyordu. O yüzden ben kendimce böyle bir yol geliştirmiştim. Tabii ki orada semptomları tararken gibi de seine beştim. Auslöser, für die Beschwerden, haben Sie eine Veränderung in Ihrem Leben gibi, hani mesela belki sorulabilir, spesifik bir şey değil. Ama mesela hasta yok, hiçbir fark etmedim diyorsa, o zaman ben o dört katsehare dediğinde orada bunu ayrıntılandırıyordum. Bana çok daha mantıklı geliyordu orada yapmak. Yani kimse bana niye o soruyu sordun da gibi bir şey diyemez. Yani ben zaten bir alerji işe bir şeyler düşünüyordum. Bu da tire harem var deyince, aa dedim, son zamanlarda acaba bir hayvanla teması oldu mu? Hani bunu sormak istedim. Sonra da oradan öykü geldi gibi cevap verebilirim diye düşünüyordum. Ya burada senaryoda da hasta alakasız bir yerde söylüyor. Yani işte diyor ki IVF tedavi alıyoruz, işte o yüzden eşime işte bir ya bu köpek aldım falan filan, çocuğumuz yok köpek aldım gibi şeyi de alakasız bir yerde çıkıyor hikayede. İşte o da neredeyse sosyal anamnezdir, çünkü Haben Sie Kinder denildiğinde hani söylüyor. Ta son kısımda. Sonra orada neredeyse Auslöser'i son kısımda belirlemiş gibi oluyor oluyorsun. Ama ondan öncesinde hani burada sormak bana daha mantıklı geliyor açıkçası. Sonuçta hasta nerede ifade ediyorsa, hani orada bunu en başta da ifade edebilir hasta. Nerede ifade ediyorsa oradan yakalayıp devam etmek lazım tabii. Ama o hiç ifade etmedi. Çünkü ben bilmiyorum, bilmiyorum. Auslöser'im yok falan filan diyormuş sürekli. El Faruklar da öyle diyordu. Hiç ifade etmiyorsa da ben oradan yakalamaya çalışıyordum. Öyle. Bugün Nesibe abla müsait olamayacakmış. O yüzden ben hani kendi... Çetin Hocam, sormak istediğiniz bir şey var Ben mı? yani bilmiyorum, son damla sözüm bu şeyi forestelling'i hazırlamadım da biraz karışık. Hani ben mesela şeyi bitirmedim. Tam pakarsızlık şey olmadı yani Dahiliye'nin son şeyde ihraç olmuş oldum son birkaç ay kala, 5 ay 5-6 ay kala. Dolayısıyla ondan sonra da bir boşluk falan filan vardı. Orada fakars demeyeceğim, sadece Weiterbildung diyeceğim. Bir de patoloji vardı 2 sene. Mesela onları söyleyeceğim ama fakars olmadığımı söyleyeceğim. Algemein çalıştığımı söyleyeceğim. Hani dedim fikrinizi alayım. Böyle bir şey mi Ama oluşturalım? şeyinizi söyleyebilirsiniz. Yo, ben işte 3,5 yıl eine Weiterbildung zu Facharztin in der innere Medizin gearbeitet, aber leider letzte 6 Monate musste ich kündigen, artık nasıl diyecekseniz diyebilirsiniz. Ne kadar eğitim aldığınızı, ne kadar orada Weiterbildung yaptığınızı görsünler. Facharzt demeyin ama o eğitim kısmınızı söyleyin. İşte Eğitimi söyleyelim. haben Sie in der Türkei gemacht gibi sorduklarında bunları söyleyin yani. Tamam. Ona çalışmamıştım, o yüzden bugün şeyli geçti ama ne diyeceğimi Hocam, bilmiyorum ki. yani ellerinde CV var mı mesela burada hocam, Evet. fakat derse sıkıntı olur mu? Valla bana CV'leri var, CV'niz var gibi bir şeyler demişlerdi ama ben hani o kadar çok dikkat etmedim, benim CV'm var mı yok mu falan filan diye. Bana Erfarın falan filan da sormamışlardı. Yani ben bağlamdan yola çıkarak konuşma içerisinde oraya denk gelip de işte kısa süreli bir hospitasyon yaptığımı söyledim Kinder- und Jugendpsychiatride. Sonra dedim, aa, ich bin schon in der Türkei als Facharztin, ich war in der Türkei Kinder- und Jugendpsychiaterin, deswegen habe ich in einem Kinder- und Jugendpsychiatrie Praxis hospitasyon gemacht gibi söyledim. Yani onlar bana Erfahrung şu bu falan filan sormadı. Bir yerden Deutschland'da ne yaptığın gibi sorduklarında hospitasyonumu söylerken niye Kinder- und Jugendpsychiatride yaptın diye sormasın onlar diye ben orada söyledim gibi oldu. Anladım hocam. Hani mesela burada ben hospitasyonda gördüm. Bizde böyle bir şey yok ama kız 1 yıl İnere'de çalışmış. 3 yıl ürolojide çalışmış. 1 yılda tekrar çıkmış Hausarzt'ta çalışmış. Geldi sınava girdi. Üroloji fakarsı oldu. Çalışmak için de Hausarzt'a geri döndü. Evet, burada farklı farklı yerlerde belirli sürelerde çalışıp toplam işte Facharzt olması için 5 yıl asistan arzt olarak çalışmasını tamamladıktan sonra uzman olabiliyorlar. Sadece her Facharzt için İşte atıyor mesela bir ürolog için işte 3 yıl ürolojide çalışmak, 1 yıl house arts'ta çalışmak, 1 yıl ne bileyim İNERE'de çalışmak gibi değişik şartlar var. Yani hepsini ürolojide yapmak zorunda olmuyor galiba. Öyle durumlar var. Hani onu da farklı farklı yerlerde yapıp tamamlayabiliyorlar. Önemli olan logbooklarını o çalıştıkları yerdeki kişilere o dönem için doldurtmaları. Yani bizim Türkiye'de gibi orada başladın orada bitireceksin diye bir şey yok. Öyle. Ya da hep o bölümde çalışan gibi bir şey yok. Sanki bizim rotasyonlarımızı kendileri başvurup bir yerlere öyle yapıyorlar gibi. Teşekkürler. Ben şimdi bu hastada bu vakada kendim nasıl yapıyordum? Şimdi bu hasta zaten Lufnot ve Houston'la geliyor. Her zamanki gibi işte Das tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben diyordum. Ondan sonra işte sırayla sorgulamaya başlıyordum. Mesela Lufnot. İşte tabii o başlangıçta ne söylediği önemli ama momentan haben Sie Lufnot gibi soruyordum. İşte şu an bir şeyim yok. Aa, evet, okey. Onu söyledikten sonra besteht die Luftnot bei Belastung oder auf in der Ruhe. Hani Belastung da mı ortaya çıkıyor, Ruhe de mi ortaya çıkıyor? Bunu soruyordum. Ondan sonra momentan haben Sie keine Luftnot und kommt die Luftnot im Attacken? Sonuçta dauerhaft olmadığını öğrendim. Sonra sizin Luftnotunuz ataklar şeklinde mi geliyor gibi soruyordum. Ondan sonra ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Semptome? Hani bu ilk kez mi oldu yoksa önceden de bu semptomlara sahip miydiniz? İşte 3 haftadır var diyor. O zaman wie oft işte haben Sie bisher diese Attacken diyordum. Sonra işte wann treten diese Beschwerden? In der Nacht oder früh Morgenstunden auf. Hani ataklarınız daha çok ne zaman ortaya çıkıyor? İşte geceleri mi, sabahları mı gibi hani bunu soruyordum. Ona göre de işte we oft tabii bunları sormayı planlıyordum yani. We oft hatten Sie nächtliche Attacke oder we oft hatten Sie tagsüber atake gibi. Çünkü bunlar şu tüfeği belirlemek için sonra terapide belirlemek için önemli ya. Sonra burada kendimce işte şunları sorabilirim diye ben düşünüyordum ve o soruları da yazmıştım ama hani bunlar böyle çok spesifik, çok asmaya yönelik sorular olacağı için son zamanlara doğru vazgeçmiştim bunları sormaktan. Şu mesela Haben Sie während der Attack eine komische Geräusch bemerkt? Zum Beispiel eine pfeifende Atemgeräusche, işte Grimmen oder Brummen gibi. Ama bunları son zamanlarda sormayı bırakmıştım anamnez yaparken hani böyle çok spesifik olmasın diye. O da normalde astım atağı sırasında bir fast toraks oluyor ya işte Haben Sie bemerkt, während der Attacke ist Ihre Brust ein bisschen dicker geworden gibi mesela soruyordum. Yani bunlar sorulabilir mi? Sorulabilir ama şart mı? Değil. Çünkü yani burada insan soru bulmakta da biraz zorlanıyor. Hasta bir sürü şeyi bir anda söyleyebiliyor. O zaman ne soracağım gibi oluyor insan. Hani bunlar aklınızda olacak olan sorular olsun. Yeterince soru sorduğunuzu düşünüyorsanız illa ki bunları sormanıza gerek yok. Ama hasta her şeyi söylediyse ve zaten yani söylemiş yani Lufnot'unu, Houston'un nasıl olduğunu bir sürü şeyi tarif etmiş. Size sormaya çok da bir şey kalmadıysa o zaman daha çok ne zaman ortaya çıktığını, kaç atağı olduğunu, işte während der Attacke haben Sie bemerkt eine pfeifende Atemgeräusche oder während der Attacke ist Ihre Brust dicker geworden gibi hani o zaman bunlar sorulabilir. İşte Lufnot'la ilgili bunları soruyordum. Bir de şunu soruyordum. Hani ataklarını söyledi. Nehli atakım da var falan filan dedi ya. Besonders nach Nächtliche Attacken. Können Sie flach liegen? Çünkü astmada böyle bir şey var. Yani özellikle astma ataklarından sonra gece uyumakta flach liegen'da zorlanıyorlarmış. O yüzden de işte nach der Nächtlichen Attacken können Sie flach liegen oder brauchen Sie ein paar Kissen? Gibi hani bunu da soruyordum. Sonra Houston'la ilgili de ist der Houston immer mit dem Luftnot auftreten? Gibi bir şey. Ondan sonra ist der Husten trocken oder mit dem Auswurf. Houston'la ilgili de yani ilk olarak şunu soruyordum. Ist der Houston trocken oder mit dem Auswurf? Ondan sonra ist der Houston bunu şey sorabilirsiniz. Ist der Houston mit immer der Luftnot aufgetreten? O da şöyle de sorabilirsiniz. Kommt der Houston im Attacken wie Luftnot? Böyle de hani sorulabilir. Öyle. Yani onunla ilgili de bunu soruyordum. Sonra işte ayırıcı tanılarımı yapabilmek için Haben Sie Fieber, pnömoniyi ayırt edebilmek için. Ondan sonra Leiden Sie unter Brustschmerzen, o da Engegefühl, hani akut koroner sendromla ilgili şeyleri dışlayabilmek için, o da Herzrasen, hani bunu soruyordum. Sonra burada illa bu devamdakini sormak zorunda değilsiniz ama ayırıcı tanı açısından düşünecekseniz eğer sorabilirsiniz. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie geschwollenes, işte gerötetes, überwärmtes Bein bemerkt. Yani bazı insanlar lungen emboliyi de çünkü ayırıcı tanı olarak tanımlayabiliyorlar. Genel olarak sorular bunlardı. Yani yine nasıl gidiyoruz? Hastanın bize verdiği semptomları inceliyoruz. Lüf notu inceliyoruz. İşte Houston'ı inceliyoruz. Lüf notla ilgili moment var mı yok mu, yoksa atak halinde mi geliyor, Belastung'da mı ortaya çıkıyor, in der Ruhe'de mi ortaya çıkıyor, işte atak halinde geliyorsa bu daha çok ne zaman oluyor, akşamları mı sabahları mı oluyor, işte ilk kez mi, daha önceden de var mı, daha önceden de varsa ne zaman, kaç atağı var bu zamana kadar gibi, işte gibt es eine bestimmte Auslöser bunun için tanımlıyorsa bunları soruyorsun, işte nach der Attacken Können Sie vielleicht liegen? Bunu soruyorsunuz. Sormak isterseniz dediğim gibi Atemgeräusche şeyi sorabilirsiniz. Fastoraksı sorabilirsiniz ama bunlar şart değil. Houston'la ilgili de işte trocken mı, mit Auswurf'la mı, ondan sonra bu da atak halinde mi geliyor, Luftnot'la birlikte mi ortaya çıkıyor? Hani bunu. Ondan sonra da işte ateşi var mı, pnömoniyi dışlamak için, Brustschmerzen, Engegefühl, Herzrasen, akut koroner sendromu dışlamak için, işte pulmoner emboli dışlamak istiyorsanız, Geschwollenes, Gerötetes, Überwärmtes, Beim, hani bunu soruyorsunuz. Ondan sonra şeye geçiyorsunuz. Vegetatif anamnezeye, FIBA'yı sordunuz zaten, Schüttelfrost, Nachweis, Kaschweis, Schweiß, Ausbrüche, ondan sonra Appetit, Gewichtveränderungen und Schlaf. Sonra zaten Houston ve Lungen ve Brust'u dışlamak için başlangıçta sormuştunuz. Sonra gastrointestinal sistem, Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang, Wasserlassen probleme. Ondan sonra bu işte burada önemli olan benim için dediğim gibi alergi kısmına geldiğinde işte alerjisini sorgulamak. Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt zu einem Tier oder zu einem Katze, herhangi bir hayvanla ya da işte bir kediyle kontağınız oldu mu son zamanlarda? İşte var diyorsa işte Van diye sorabilirsiniz. O kendisi zamanı söylemiyorsa, söylediği cümleye göre Seit Van haben Sie eine Labrador gibi sorabilirsiniz. Ondan sonra ben işte orada işaret etmek için anlaşılsın benim arada bir bağ kurduğum diye. Kann es eine Zusammenhang zwischen Ihrem Labrador und Ihrer Beschwerden geben? Olabilir mi diye böyle soruyordum. Ondan sonra da zaten işte diğer klasik hani sorgulamaları yapıyordum. Şeydeki sorularım genel olarak böyleydi. Yani astmayı sorgulama sırasındaki kullandığım sorular bunlardı. Reaksiyonlar da hani buradaki reaksiyonlar işte bir çocuk sahibi olamamalarına dair ve hani künsliğe befruchtung yöntem deniyor olacaklar. Ya das tut mir leid. Tabii orada bir üzüntüsünden bahsediyor. İşte bunu denedikleri olmadıklarını, artık bunu işte künsliğe ve befruchtung yöntemi denemeye karar verdiklerini söylüyor. Ya das tut mir leid, dass sie Das tut mir leid diyordum. Ondan sonrasında da aber ich gratuliere Ihnen, dass Sie eine Entscheidung getroffen haben, eine künstliche Befruchtung verursachen oder işte probieren. Bisher habe ich viele Menschen kennengelernt, dass sie auch viel mal künstliche Befruchtung Methode verursacht und dann könnten sie eine Baby haben. Ich hoffe, dass sie auf eine Baby haben gibi böyle bir şey söyledim. Yani öncelikle hani üzgünüm bir çocuk sahibi olamadığınız için ama siz zaten şu an bir karar vermişsiniz. İşte künstliche befruchtung denemek için. Bunun için sizi tebrik ediyorum. Bu zamana kadar ben bir sürü insanla tanıştım. İşte bu yöntemi defalarca kere denemiş ve bebek sahibi olmuş. Umarım siz de bir bebek sahibi olursunuz gibi. Yani bunun en önemli şeyi buydu. İşte üzgün olduğu, canına sıkıldığı, mutsuz olduğu ve bunun üzerinde durduğu gibi. O yüzden hani böyle bir reaksiyon veriyordum burada. Burada hani Drogon reaksiyonu yaptı Ekrem abi. Onu zaten her zaman Weil Drogon, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können diyoruz zaten. O var. Başka reaksiyon var mıydı bu vakada? Başka reaksiyon var mıydı? Çok Yok, yoktu herhalde. Tamam yok. değil mi? Belirgin hocam bu şeyde vardı. Çocuk IVF öyküsünde vardı. Evet. Onun haricinde bir de şey soruyordu. Bir tane şey vardı. Onu ben unuttum. Krebs miyim diye. İhabenin Krebs. Babasından sonra. Evet. Orada bir şey vardı. Ama Evet. asıl diyaliz reaksiyonu ve Diyaliz reaksiyonu var. Vasist işte bulutvaşı gibi. Çetin abi zaten gayet güzel yanıt verdi. İşte bulutvaşı ist zogenannt diyalize. Diyaliz ist eine Ersatztherapie bei Nierenversagen wahrscheinlich hat ihre Bruder da aynen Nierenversagen gibi. Ben de böyle söylüyordum. Bronşiyel karsinomla ilgili ya ich verstehe ihre Angst, weil ihre Vater an bronşiyel karsinom gestorben ist. Yani sizin de kaygınızı anlıyorum. Çünkü babanız bundan vefat etmiş. Aber ich gehe nicht davon aus, weil ihre Beschwerden nicht zu einem Krebs passen. Aber machen Sie sich keine Sorge, wir werden alle notwendigen Untersuchungen durchführen, um das abzuklären. Bunu söylüyordum. Yani sizin kaygınızı anlıyorum. Çünkü babanız bundan dolayı vefat etmiş. Ama ben sizin Krebs olduğunuzu düşünmüyorum çünkü semptomlarınız buna uymuyor. Ama kaygılanmayın, biz gerekli olan tüm Untersuchungları yapacağız. Hani bunu açık hale getirmek için böyle denilebilir. Yani ben böyle demeyi planlıyordum, böyle diyordum simülasyonlarda. Öyle. Başka bir şey demiş miydiniz Ekrem abi? tamam hocam böyleydi bu kadardı. Tamamdır. Başka bununla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hocam bu oskültasyonda bunların bizim ronküsle eşlenik olanı bunların Bremen mi Giemen mi? Yani bizim ronküs rassal Geroşe tamam ronküs şeklinde tarif ediyorlar ama bunların Giemen ve Bremen. Hani Giemen dışarıdan da duymuyor. İkisi hemen hemen aynı şey galiba ya. Ben öyle anlamıştım. İkisi de galiba astmada. Yani Çetin Hocam falan daha iyi bilir. Pfeifen'de Atemgeräusche, Giemen und Brunnen mıydı? Bremen. Brunnen. Bremen. Aynı gibi algılamıştım ben. Böyle söylerim diye düşünüyordum. Sümeyra hocam, sizden rica etsek bu Vitre diagnostiş ve terapi şeyine de bize şöyle bir strüktür halinde bir aktarır mısınız? Tamam. Faktör muayenesi baştan. Tamam ya ben nasıl söylüyorsam onu söylemeye çalışayım. Teşekkür ederiz. Aynı kısmında hastaya ben alergişes asma diyordum. Tile dokümantasyonda zaten alergişes asma yazıyordum. Tile 2'de de. Tile 3'te de Ferdah diyagnoz. Alerji stres astma hani ayırıcı tanı olarak yani valla astmanın ayırıcı tanısını yapmak bence çok gıcık. Hiçbir şeye benzemiyor. Bir kronik obstrüktif pulmoner dizize benzeyebilir. Orada bu hasta hiç sigara migara içmiyor. O yüzden o da çok saçma oluyor. Ben uzun süre bunun diferansiyel tanısı olarak ne söyleyeceğim diye çok arada kalıyordum yani. İşte aile öyküsünden dolayı bronşiyel karsinom söylenebilir. İşte pnömoni, lungenle ilgili işte luf notu var diye hani o söylenebilir. Akut koroner sendrom söylenebilir. Yani bunları her birisi Erfarunklar'da vardı. Hiç kimse de niye bu tanıyı söyledin dememiş. Size kendinizi en rahat hangisini açıklayabileceğinizi düşünüyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Ben neyleri tercih ediyordum? Şu an net hatırlamıyorum ama pnömoni ve akut şey bronşiyel karsinom diyor olabilirim galiba. Öyle. Şey ne diyordum? Zuweiterin abklärung war der Histoires körperliche Untersuchung vornehmen, die vital parameter überprüfen und Blutfluss das Labor abnehmen, natürlich ein EKG schreiben. Im Labor werde ich Blutbild, Enzymparameter, PCR, Aktivprotein, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytewerte, gesamte Immunglobulin E, Blutgasanalyse, bestimmen lassen. Als Apparativ werde ich Röntgen-Thorax Aufnahme, Spirometrie mit Reversibilität-Test und Prickt-Haut-Test durchführen und ein Konsul in der Abteilung für Pulmonologie anfordern. Böyle diyordum. Ben körperliği untersuchungla şuna dikkat edeceğim, buna dikkat edeceğim. Burada söylemiyordum. Sorarlarsa söylerim diyordum. Şimdi bunu bütün hastalarda böyle yapıyorum. Hastaya uygun olacak şekilde labordaki birkaç bir şey değiştiriyorum. Aparatifteki birkaç bir şey değiştiriyorum. Konsüldeki de sadece yerin ismini değiştiriyorum. Bu serileşmekte çok yardımcı oluyor yani. Bakın normal konuşurken o kadar seri söylemiyorum ama bunu söylerken seri söyleyebiliyorum böyle olduğu için. Körperliğe Untersuchung'da neye dikkat edersin derlerse de bei der Körperliğe Untersuchung achte ich darauf, ob bei besonders bei Auskultation pfeifende Atemgeräusche wie işte Gieman und Brummen vorhanden ist gibi auf fast Thorax vorhanden ist hani bunların var olup olmadığına dikkat edeceğim diyordum. O da işte siyanoz var mı yok mu? Hani bunlara dikkat edeceğim diyordum. Ja, sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich die Patienten ambulant behandeln. Allergiekarenz wird empfohlen. Danach die Patienten sollte niedrige dosierte inhalative Corticosteroid als Dauertherapie und als Bedürfnisse Therapie eine kurswirksame Beta-Sympathomimetika erhalten. Natürlich, ich werde einen Konsul in der Abteilung für Pulmonologie anfordern, je nach der Stufe. Kann weitere Therapie erforderlich sein. Sorarlarsa da orada neler hani olabilir diye kendi kendime net söyleyeceğimi belirlemiştim. İşte sonuçta ben başlangıç terapisini söyledim. Şütufe Eins'ın ve Stufe 2'ye uyabilecek bir terapi söyledim. Ama Stufe 3'te, Stufe 4'te, hani 5'te terapi kompleksleşiyor. İşte neler gerekli olabilir burada? Hochdosierte kortikosteroid terapi, lang wirksame sempotemimetika, LABA, o da LAMA, und Montelukast, Biologika, kann erforderlich sein gibi. Böyleydi planım. Bu vaka bana gelse. Kendim de böyle söylemeye çalışıyordum. İpek Hiç... abla ve Hayriye abla oldu mu dediğiniz? Bunu mu kastediyordunuz? Evet, evet hocam sağ olasın. Çok Çok güzel teşekkür oldu. ederiz. İnşallah günlük vakalarda hocam, kalan vakalarda da böyle yaparsak Hem bizim için güzel oluyor bir ana kaynak gibi. Hem de bize uygun ne ekleyebiliriz, ne çıkarabiliriz tarzında güzel oluyor. Sağ olun. Zaman kalırsa yaparız inşallah. Evet. Başka sorusu olan ya da katkısı olan var mı? Bu arada bunların hepsi inlere şeyler. Yani gerçekten ben sadece çalışırken bunları okudum ve biraz fikir edindim. Ve bunları derinlemesine kaynaklardan okumadım. Bir sürü eksiğim, gediğim ya da yanlışım olabilir kent lisesi açısından. Oluyorsa söyleyebilirsiniz. Yani kimsenin benden dolayı yanlış öğrenmesini de istemem. Yani ben böyle öğrendim, böyle aktarıyorum ama yanlışlar illaki olabilir. Çok sağ olun Allah hocam. razı olsun. Arazu çok faydalı oluyor. Çok güzel oldu. Allah razı olsun Sümer hocam. Teşekkür Allah ederim. razı olsun. Rica ederim. Estağfurullah. Tamamdır o zaman. Bugün için tamamlamış oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarın Sümeyra hocam, dün öğleden sonrası için Google Meet'le problem yaşadım.